Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 44, Jena, den 4. Januar 1796. Sie haben mir, liebster Freund, in Ihren neuesten Briefen so vielen Stoff zum Nachdenken gegeben, dass ich Ihnen in meinen Antworten kaum in gleichem Verhältnis werde nachkommen können. Besonders ist die Frage, inwiefern die individuell bestimmte Geistesform sich mit Idealität vertrage, sowie auch der Satz, dass die Ausbildung des Individuums nicht sowohl in dem vagen Anstreben zu einem absoluten und allgemeinen Ideal als vielmehr in der möglichst reinen Darstellung und Entwicklung seiner Individualität bestehe, von äußerster Wichtigkeit. Ich werde darüber nachdenken und, was mir klar wird, Ihnen schreiben. So viel ist mir in Rücksicht auf das Erste jetzt schon klar, dass jede Individualität in dem Grade idealisch ist, als sie selbstständig ist, das heißt, als sie innerhalb ihres Kreises ein unendliches Vermögen einschließt und dem Gehalt nach alles zu leisten vermag, was der Gattung möglich ist. Doch ich kann jetzt nicht mehr darüber sagen, denn Goethe, der bei uns ist, macht mir zu viel Lärm und von einem Aderlasse, das ich heute vorgenommen, ist mir der Kopf eingenommen. Sie schrieben mir neulich nicht, welcher Schlegel Ihnen einen Aufsatz zur Kenntnis der Griechen geschickt, doch wohl der aus Dresden? Heute habe ich auch meinen Aufsatz, die sentimentalischen Dichter betreffend, für das 1. Januarstück geendigt und abgeschickt. Ich hätte Ihnen eine Kopie davon gesandt, aber mein Abschreiber ist diese Weihnachtsferien abwesend. Heute nichts mehr, hier zu Ihrer Unterhaltung einige fremde Sachen. Adieu, mein teurer Freund, ich schreibe den nächsten Posttag. Herzliche Grüße an Caroline, Ihr SCH. Spätabends, Nachsatz. Was Sie mir von dem Almanach schreiben, war mir sehr angenehm, denn dass mit Begierde danach gegriffen wird, ist alles, was ich verlange. Diese Stimmung des Publikums macht doch die Existenz solcher Werke möglich. Auf den inneren Charakter der Produkte soll das Urteil der Majorität, hoffe ich, bei mir nie einen Einfluss haben. Es ist mein ernstlicher Vorsatz des Almanachs, mich mit allen Kräften anzunehmen und selbst das, was ich in diesen Tagen anfange zu arbeiten, dürfte ihm wahrscheinlich zufallen. In diesem Jahre werde ich außer einigen leichten Anmerkungen zu der Schrift der Frau von Stahl, welche ich doch nicht so ganz kahl mag abdrucken lassen, und außer der Rezension des Meisters, an welche ich etwas wenden will, mich ganz der Poesie ergeben. Seitdem Goethe hier ist, haben wir angefangen, Epigramme von einem Distichon im Geschmacke der Xenien des Martial zu machen. In jedem wird nach einer deutschen Schrift geschossen. Es sind schon seit wenig Tagen über 20 fertig, und wenn wir etliche 100 fertig haben, so soll sortiert und etwa 100 für den Almanach beibehalten werden. Zum Sortieren werde ich Sie und Körnern vorschlagen. Man wird schrecklich darauf schimpfen, aber man wird sehr gierig danach greifen, und an recht guten Einfällen kann es natürlicherweise unter einer Zahl von 100 nicht fehlen. Ich zweifle, ob man mit einem Bogen Papier, den Sie etwa füllen, so viele Menschen zugleich in Bewegung setzen kann, als diese Xenien in Bewegung setzen werden. Soeben ist Schütz von mir gegangen, und was er mir von der unter Händen habenden Rezension der Horen sagte, befreit mich und vermutlich auch Sie von einem großen Teil unserer Besorgnisse. Fürs Erste hat Schlegel nicht nur alle Gedichte, sondern auch alle ästhetischen Aufsätze, den rhodischen Genius und Las Casas mit eingerechnet, zur Rezension bekommen, die er auch schon seit 8 Tagen eingeschickt hat, und so, dass Schütz sich einbildet, mich recht sehr damit zu erfreuen. Fürs Zweite hat er mir versichert, dass der Hallischen Annalen nicht erwähnt werden solle und dass er sowohl die Würde der Horen als der Literaturzeitung zu sehr respektierte, um sich ihrer gegen den Hallischen Rezensenten anzunehmen. Allgemeiner sarkastischer Winke, wie er sagt, habe er sich wohl bedient, und dieses Vergnügen wollen wir ihm auch gönnen. Da ich ihn nicht gespannt oder verlegen, sondern ziemlich degagiert fand, so schließe ich auch, dass er in Rücksicht auf unsere philosophischen Aufsätze ein gutes Gewissen haben muss, obgleich er mir darüber nichts sagte. Er spricht auch von einer großen Länge der Rezension, und mich freut, dass er hierin einigen Mut beweist, da man gerade die Länge der ersten so wenig hat verzeihen können. Er offerierte mir, ob ich die Schlegelsche Rezension erst im Manuskript sehen wolle, welches ich nicht nötig fand. Sein eigenes Machwerk hat er mir nicht zu zeigen offeriert, und ich wollte durch eine solche Motion ihm kein Misstrauen zeigen. Vielleicht schickt er mir es aber doch noch zu, denn es erscheint erst auf dem 2. Zeitungsbogen, wie ich vermute, da er die Aufsätze nicht nach den Monatstücken, sondern unter den 3 Rubriken poetische, philosophische und historische Aufsätze durchgeht. Auch Schlegel hat mir gestern selbst davon geschrieben, der ganz voll Feuer für die Horen ist. Die Rezension selbst erscheint auf einigen Supplementblättern, deren in diesem Jahre mehrere vorkommen sollen. Weil die ordentlichen Supplementbände nicht zustande kommen, in spätestens 14 Tagen werden wir sie lesen. Leben Sie wohl, lieber Freund, an Ihre Frau von uns herzliche Grüße, Ihr SCH.